Lies mal vor, wie Bela Brückner einschätzt, was die SPK eigentlich da gemacht hat. In der therapeutischen Auseinandersetzung mit Krankheit als halb entglittenem Emanzipationsprozess, also Krankheit als einen Ansatzpunkt, um sich zu emanzipieren, als Protest und Hemmung des Protestes zugleich, beanspruchte das Kollektiv die jeweils progressive Seite des Leidens für sein auf Veränderung gestelltes Handeln, gegen die wahre Ursache individueller Krankheit. Die ins Individuum zurückgetretenen Ansprüche, in der bürgerlichen Gesellschaft zurückgetretenen Ansprüche auf Freiheit, Subjektivität, Autonomie, autoplastisch entglitten. Autoplastisch habe ich selber nachgeschlagen, das heißt so viel wie organisch versetzt, eingefügt, eingepflanzt, kommt aus der Medizin, chirurgischer Ausdruck. Das heißt, gesellschaftliche Bedingungen tendenziell verändernd vom Subjekt aus. Da das SPK seine Mitglieder aktivierte, das ist ein entscheidender Punkt, ihnen im entschiedenen Gegensatz zur Psychiatrie, der herkömmlichen, der bürgerlichen, jede klinisch-bürokratische Passivierung ersparte, haben die meisten der Mitglieder die skizzierte Konfliktsituation bald bewältigen können, sagt Peter Brückner innerhalb der Gruppe wohlgemerkt, davon rede ich jetzt, Praxis der ihre auf Symbiose, auf Aufhebung der Vereinzelung, auf Kontinuität drängenden Bedürfnisse wurde zwar durch Objektbedingungen enttäuscht, das heißt also durch das Auseinandersetzungsfeld, von dem wir eben gerade auch gehört haben. Das genuine und reflektierende Kollektiv bot jedoch zugleich genügend Tätigkeit und Schutz, um noch den Zustand der Frustration für die gedankliche wie affektive Durchdringung unserer Situation, also unserer aller Situation, der Zerrissenheit bürgerlicher Lebenszusammenhänge zu nutzen. Ich habe das so ausführlich zitiert, um auch mal einen Einblick zu geben in Peter Brückners meiner Ansicht nach sehr differenzierter Wahrnehmungsweise dieser Innergruppenprozesse. Von außen sieht das dann eben doch ein bisschen anders aus. Peter Brückner schätzt weiterhin es so ein, dass der äußere Druck die eben skizzierte innere Gruppenarbeit im Prinzip in eine ganz bestimmte Richtung gedrängt hat. Die politischen Traditionalisierungskadergruppen beispielsweise auf der linken Seite, aber auch staatliche Repressionen, die wir eben schon angedeutet fanden, die haben also einen ganz, ganz großen Druck erzeugt, dass die Gruppe in sich zusammengepresst worden ist, dass also im Prinzip keinerlei Austausch stattfand, wie ich schon mal gesagt habe. Die Art der Politik, die die SPK nach innen gemacht hat, widersprach der damals sogenannten Massenlinienpolitik, um mal einen Ausdruck zu nehmen aus der Zeit damals. Das heißt also, dass man immer versuchen muss, den größtmöglichen Schnittpunkt zu finden und von da aus politisch strategisch vorzugehen. Das war bei der SPK nun wirklich nicht zu finden, darum ging es nicht. Gleichzeitig war das auch ein Anlass dafür, das heißt also auch ein Trieb dafür, genauer rauszuarbeiten für die SPK, dass die Krankheit im Prinzip was zu Verabsolutierendes ist. Und das ist für Peter Brückner im Kern auch der Punkt des politischen Scheiterns für die SPK, wenn ich das jetzt mal grosso modo so sagen darf. Nämlich in dem Moment, wo das total gemacht wird, der Krankheitsansatz, sind alles und ist nichts, um es mal logisch auszudrücken. Das heißt, es gibt keine Möglichkeit mehr, Teilbereichskämpfe in irgendeiner Form durchzuführen. Es kann dann im Prinzip nur noch darum drehen, das, was aus der antiautoritären Bewegung mal da war, Gründung von Kommunen, in denen also, sagen wir mal, tendenziell Widersprüche aufgehoben werden, zu erweitern auf die gesamte Menschheit. Nach der SPK-Theorie ist es so, dass dann eben die Kommunebewegung im Prinzip völlig verfehlt ist, sondern dass es darum geht zu begreifen, dass alle im Prinzip von Krankheiten durchsetzt, durchzogen sind und insofern alle zu der Gemeinschaft gehören. Entre parenthèses, nebenbei bemerkt, genau dieser Ansatz, der sich da rausgeschält hat unter dem Druck der Verhältnisse, hat Huber, weiß ich nicht speziell, aber die ganze SPK immer mehr zur sogenannten Patientenfront verdünnt, sage ich mal. Da oben steht ganz links dieses Buch Krankheit, die Ganzheit mit Zukunft, da ist es sogar im Titel enthalten. Und ich habe jetzt gerade in Berlin eine Broschüre in der Hand bekommen von den Resten dieser, ich weiß gar nicht, ob es noch eine Gruppierung ist, aber sagen wir mal Verlautbarungsgruppe. Das habe ich dir mal gebrockt, Christoph, dieses Broschürchen da. Hast du, hattest es ja nicht mit dabei. Ich muss es dabei haben. Hast du es vielleicht dabei? Wieder wühlen. Ich wühle nachher noch ein bisschen. Das ist nicht anekdotisch gemeint, sondern nur als Tendenz, was ist eigentlich geworden aus den Leuten. Ich habe die Broschüre nicht verstanden. Ich habe versucht, die zu lesen und sie kam mir auf Anhieb sehr esoterisch vor. Und es handelte sich ausschließlich nur noch um Brocken von Äußerungen einzelner Individuen zu irgendwelchen Krankheitsverläufen, die als solche aber auch nicht mehr analytisch zugänglich waren. deshalb wäre es vielleicht ganz gut, wenn du nachher noch was sagst zu den Gutachten, dass du das vielleicht mal rumgehen lässt. Möglicherweise hat jemand einen Zugang dazu. Ich stand also davor und ich wollte es irgendwie einbeziehen, aber es ging nicht. Und es ist wohl offensichtlich das passiert, was vielen Linkerinnen und Linken passiert ist, die es auch wirklich ernst gemeint haben. In gewisser Weise sind sie minimal skurril, maximal verrückt an den Zuständen abgeordnet. Ja. Und das meine ich nicht psychiatrisch. Das Scheitern, das hat Peter Brückner auch sehr deutlich hier gemacht, das ist nicht etwas, was man den einzelnen Individuen im SPK anlassen soll, sondern wo man sehen muss, was ist sozialhistorisch wirklich passiert.